bam. Got a girl named Sue. She knows just what to do. Got a girl named Sue. She knows just what to do. She rocked to the east, she rocked to the west. But she's the girl that I love best. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Ooh, Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. I want babaloo, babaloo, bang, bang. Seine Stimme, voll von diesen Würmern, die einen fressen, wenn man tot ist. Seine Stimme wollte mich diesen wartenden Würmern vorstellen. She knows how to love me, yes indeed. But you don't know what you're doing to me. Tutti Frutti, oh Rudy. Der Tod von Sweet Mister. Hörspiel nach dem Roman von Daniel Woodrell. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Steig aus. Als wir die Staatsgrenze überquert hatten, donnerte Red von der schmalen Schotterpiste, fuhr den Pickup einen Abhang hinunter und hielt im Schatten von ein paar Bäumen an. Lackieren um, in eine andere Farbe. Glenda, meine Ma, kippte zwischen ihm und mir hin und her. Sie roch nach Tee, wie sie ihre Rum-Cola nannte, nach dem Schweiß von letzter Nacht und dem Parfum von morgen. Schwing deinen fetten Arsch raus und fang an, die Scheiben mit Zeitung abzudecken. Ich hab dir ja gezeigt, wie. Und ich hab's verstanden, als du es mir gezeigt hast. Er hatte unten in Arkansas in einem weißen Pickup was angestellt und wollte deshalb daheim in Missouri lieber einen blauen fahren. Mach ihn nicht so runter, Schuggi ist nicht fett. Und ob zum Teufel. Glenda setzte sich aufrecht hin und verzog die Lippen. Selbst mit verschlafenem Gesicht und nur ganz wenig Make-up sah sie umwerfend aus. Stämmig vielleicht, aber nicht... Dein Junge ist ganz einfach fett. Warum zum Teufel grinst du? Ach, nichts. Ich will nur keine Falten. Ich habe beschlossen, wenigstens glücklich auszusehen. Ist noch etwas Tee in meiner Thermoskanne, Schuck? Ja, frisch gemixt. Gib sie mir, Sweet Mister. Ich höre einen Durst auf mich zurauschen, dem stelle ich mich besser in den Weg. She rocked to the east, she rocked to the west. But she's the girl that I love best. Tutti Frutti. Red stand ein paar Schritte von mir entfernt am größten Busch, begoss ihn kräftig. Keine Ahnung, warum ihm nach Singen zumute war. Diese Fahrt nach Hot Springs war einer der vielen Versuche von Glenda und ihm, alles wieder zu kitten. Ich war in dem Jahr 13 geworden. Red war gerade mal so groß wie ich. Aber er war ein Mann. Bei seinen Muskeln hätte man ihn für einen Wikinger halten können. Er hatte auch die Haarfarbe. Aber das Rot war wie aus einem Comic. Du Arschloch! In dem Augenblick fiel mir auf, dass ich die Scheinwerfer nicht abgeklebt hatte. Kannst du nicht einmal eine beschissene Sache einfach richtig machen? Ich wisch ja schon. Mein Gott, red nicht so mit unserem Sohn. Was, unser Sohn? So ein Scheiß. Offiziell war Red mein Vater. Aber ich schätze, keiner von uns glaubte daran. Oder wollte einen Beweis dafür. So früh? Die Regel lautet doch erst Mittagessen, dann Tee. Wir sind auf einer Reise, Schuck. Auf Reisen gibt's keine Regeln. Sehr raffiniert, du Fettsack. Was? Glaubst du, damit kannst du jemanden täuschen? Glaubst du, vielleicht so eine beschissene Lackiererei bewahrt mich vor dem Knast, wenn wir angehalten werden? Red? Darling, komm mal her. Dass sie ihn Darling nannte, tat uns beiden weh. Aber sie hatte bemerkt, wie er sich drohend über mir aufgebaut hatte. Sie wusste, wohin das führte. Das hättest du wohl gerne, was? Dass die mich wieder einlochen, hä? Du würdest gern ein paar scheiß Fehler machen, nur damit ich für 5 Jahre einfahre oder noch länger. Warum nicht gleich lebenslänglich? Hey, Red. Glenda stellte sich zwischen uns und zog die volle Mädchennummer ab. Mit wogender Brust und klappernden Wimpern. Das traf mich wirklich. Mann, oh Mann. Sie roch an seiner feuchten, roten Brustbehaarung. Vorsichtig. Red schnippte mit den Fingern nach ihren Brustwarzen. Vorsichtig. Sonst was. Dann fing die Küsserei an, von der ich wusste, dass sie uns beiden wehtat. Glenda sah mich nicht an. Sie führte ihn ins Unterholz. Oh. Joe, crazy. Yes, my, no, what you do to me, Judy, Brody, Brody, Brody, Brody, Brody, Brody, Brody, Brody, Die Schreie, die ich damals wie im Flaschen verkorkte, warteten und warteten nur darauf, wieder herausgelassen zu werden. Und der Zeitpunkt sollte kommen. Ich wünschte, ich könnte sagen, nichts von alledem ist passiert. Die sind alle begraben, Sweetie. Neben den versammelten Toten unserer Gemeinde zu wohnen, machte Glenda und mir keine Angst. Und sie hassen dich nicht. Glenda war irgendwie an den Friedhofsjob gekommen, der uns ein Haus zwischen all den Toten und ihren strengen alten Namen einbrachte. Das geht euch verdammt nochmal einen Scheißdreck an. Red war entweder da oder nicht. War er zu Hause, dann nie länger als 3 oder 4 Tage. Und war er weg, dann manchmal für 2 oder 3 Wochen. Er blieb immer so lange fort, bis ich mir schon Hoffnung machte. Doch dann... Bin wieder da. ...war ich wieder ganz unten. Bin ich nicht ein bisschen zu kräftig? Die wird schon halten. Das erste Haus, in das ich für Red einbrach, war ein großer, hoher Ziegelbau. Und wenn nicht, fangen wir dich auf. Und der einzige Weg hinaufzukommen... Nicht wahr, Bess? ...war die Regenrinne. Mann, die hält schon ganzes Jahrhundert. Das könnten 12 Meter sein, das ist zu hoch. Und wenn sie dich am Arsch kriegen, was dann? Ich bin nur ein Kind und mache Dummheiten, Officer. Es tut mir ja so leid. Und wenn sie dich nicht krallen? Dann fülle ich den Kissenbezug mit all den Medikamenten und dem Zeug, das ich finde. Barbies. Dextro. Nembutal. Basil Pawnee war Reds bester Freund. Kann auch flüssig sein. Manche der besten Drogen sind flüssig. Und Waffen. Beide hatten einander Waffel. Sie hatten als Kinder miteinander gespielt und waren fast gleichzeitig in den Knast gekommen. Wenn der alte Doc noch irgendwelche Waffen hat, dann sind die auch willkommen. Wenn ich es bis rauf schaffe. Wenn? Vielleicht schaffe ich's ja. Vielleicht verpasse ich dir einen Arschtritt? Schon klar. Auf geht's. Jetzt tu mal so, als seist du ein Affe und flitzt die Regenrinne rauf. Ich war fast bei dem Fenster, da gab die Regenrinne nach. Sie löste sich von der Wand. Du fällst nicht. Wurde dann aber von den Ziegeln gebremst. Du fällst nicht. Ich klammerte mich an der Regenrinne fest, als ginge es um mein Leben. Weiter! Du bist doch keine Statue. Red trat unter eine Straßenlaterne. Weiter! Und ich sah, wie er mit seinen Stiefeln in die Luft trat. Sie hatten weiße Flügel. Von der Spitze bis ans Schienbein. Die Flügel sollten Adlerschwingen sein. Ich wollte schon immer in einer Blechdose begraben werden. Der Arzt sollte mich in Stücke schreddern, klein wie Samenkörner, und mich in eine alte Blechdose füllen. Und die Dose sollte hoch oben an einen Baum genagelt werden, damit die Vögel mich fraßen, um die ganze Erde flogen und all denen auf den Kopf schissen, die da unten noch lebten. Du solltest nicht einfach die Treppe runterspazieren und die verdammte Haustür aufbrechen? Das hab ich dir nicht gesagt, verdammt! Ja, aber er hat ganz schön viel Stoff abgegriffen. Jede Menge gutes Zeug. Ich hab ihm gesagt, er soll die verdammte Regenrinne runter. Trotzdem, gut gemacht. Und was ist mein Anteil? Jetzt hört sich mal einer diesen Fettsack an. Ich dachte, ich krieg auch was ab. Nicht in diesem Leben. Also ich an seiner Stelle, ich würde auch annehmen, dass mir was zusteht. Du hast nicht mal Kinder, also halt gefälligst die Schnauze. Ich wollte, dass du die Regenrinne nimmst, Chuck. Es ist sicherer. Du weißt, ich muss vorsichtig sein, wegen meiner Vorstrafen. Halt mal an, Bess. Du gehst jetzt nach Hause, Chuck. Wir haben noch was vor. Und wenn die Alte neugierig wird und fragt, was wir gemacht haben, dann sagst du nur Männersache. Kein Wort mehr. Kapiert? Männersache. Sie versteht dann schon. Die Beeren waren jetzt richtig groß und reif. Auf dem Lakes Market sollten wir einen guten Preis dafür kriegen. Au, verdammt! Es sind nun mal immer Dornen um die Besten. Und die muss man pflücken. Du blutest ja, Baby. An den Knöcheln und an den Armen. Am Hals auch. Da läuft mir der Schweiß rein und das brennt vielleicht. Streng dich nicht zu sehr an, Schuck. Wir setzten uns an den Straßenrand. Die Eimer, grau und schwer und fast voll, standen neben uns. Dein Profil würde sich gut auf einer Dollarmünze machen. Ich habe ein Doppelkinn. Naja, damit wirkst du erfolgreich, Schuck. Wie die Reichen, die gut essen. Ich bin 13, Glenda. Wenn du ein Teenager bist, ist das nur dick. Du hast noch so viel vor dir, Sweet Mister. Der Mann, dessen Namen du trägst, stand dort, wo die Bosse standen. Er war der Mann, der einem sagte, ja oder nein, schwimmen oder absaufen. Sah er so aus wie ich? Nein. Aber aus irgendeinem Grund siehst du so aus wie er. Dieser Typ, der Baron, war eine Legende, die Glenda irgendwann kennengelernt hatte, bevor Red da war. Sie sagte niemals, dass er mein Vater war, betonte aber immer, dass ich seinen Vornamen trage. Ich mochte ihn nicht besonders. Morris. Was tust du dann eigentlich mit Red? Glenda stand langsam auf und reckte sich, stellte sich auf die Zehenspitzen, sodass sich die Beinmuskeln dehnten. Die Bluse war unter ihren Armen feucht vom Schweiß. Hör mal. Und ihre Shorts waren vielleicht ein wenig zu kurz, um als mütterlich durchzugehen. Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber als ich Red Akins das erste Mal gesehen habe, sah er aus wie ein griechischer Gott. Er war wie gemeißelt, so als ob Gottvater richtig Überstunden gemacht hätte, um ihn zu modellieren. Er hat immer noch ziemlich Muskeln. Mag sein, aber man denkt nicht mehr an griechische Götter. Und wie sollen wir ihn noch länger aushalten? Tja. Sie nahm einen Eimer und ging die Straße entlang. Also nahm ich den anderen und folgte ihr. Wenn du auf dieser Welt hier aufwachst, Sweet Mister, dann musst du hellwach sein. Wenn du am Morgen zur Tür hereinspazierst, musst du hellwach sein, und zwar bis zum Abend. Hast du das verstanden? Ich glaube schon. Das werden wir ja sehen. Ich bin mir todsicher, dass der Augenblick kommen wird. Ich zog mein Hemd aus, sie beugte sich über den Bach, schöpfte Wasser mit den Händen und ließ es langsam über die blutigen Flecken an meinem Rücken rinnen. Du siehst aus, als würden alle Katzen dich hassen. Du hast auch Blutstropfen an der Bluse. Sie schob die Rückseite ihrer Bluse hoch, damit ich ihr den Rücken nass machen konnte. Sie hatte keine BH-Träger, wo welche hätten sein sollen. Das ist gut. Sehr gut. Das reicht. Man konnte den Schlüpfer unter ihren weißen Shorts sehen. Der war wohl auch feucht, nehme ich an. Man sah die Hautfarbe und ein paar dunkle Flecken. Sie hatte ihre Figur behalten. Und die war gut bis richtig gut. Hey, Mister, was glotzen Sie so? Shh, sprich nicht so mit dem Mann. Am Bach parkte ein Thunderbird. Die Hinterräder standen auf dem Trockenen, die Vorderräder steckten in fließendem Wasser. Aber ich weiß doch, was er denkt. Im Wasser stand barfuß ein Mann mit einer bis zu den Knien hochgerollten grauen Anzughose. Er trug ein loses Halstuch und einen offenen weißen Kragen. Er hatte sich vorgebeugt, kratzte tote Fliegen vom Kühlergrill und warf sie ins Wasser. Wie geht's denn so? Glenda blieb wie angewurzelt stehen. Sie bewegte nur die Augen, als sie den Wagen ansah. Ein legendäres Modell. Ich wollte niemanden beleidigen. Er ist grün. Der Wagen? Ja, genau. Glenda. Grün wie die Zukunft. Die Zukunft? Komm schon. Die Zukunft ist immer noch grün, denke ich. Zu diesem Zeitpunkt, meine ich, glauben Sie nicht? Ach ja. Jetzt kapiere ich. Ich zog an ihrer Hand, doch Glenda hatte Wurzeln geschlagen. Glenda, komm schon. Plötzlich ließ sie die Schultern fallen und folgte mir. Sie sagte kein Wort mehr. Ein Tee? Granny Akins konnte nicht gut kauen. Sie hatte nicht mehr viele Zähne im Mund. Und auch die waren nicht mehr die besten. Sie war kränklich und dürr. Aber das wäre sie vielleicht auch mit Zähnen gewesen. Zigarette? Sie lebte von der Wohlfahrt und vom Zeitung austragen. Ab und zu half ich ihr. Vor allem im Winter. Karl kommt nach Hause. Mit dem Flugzeug. Und dann nimmt er den Bus. Ist er? Hat er nicht gesagt. Noch nicht. Onkel Karl war Reds kleiner Überraschungsbruder. Granny hatte gedacht, ihr Körper sei zu alt, um noch ein Baby auszubrüten. Carl kam 18 Jahre nach Red auf die Welt und hatte sich im letzten Frühling bei den Marines gemeldet. Wir alle, sogar Red, passten bei den Nachrichten immer ganz genau auf, ob es Neuigkeiten von Carls Einheit gab. Bis das Telegramm kam. Wir freuen uns alle, ihn zu sehen. Ich hoffe, er hat nichts im Gesicht abgekriegt. Hat er nicht gesagt. Ich bin vorbeigekommen, um es Red zu sagen, aber der ist natürlich wieder mal sonst wo. Ich sag's ihm. Er ist vielleicht eine Woche fort. Wer weiß das schon? Ich jedenfalls nicht. Hab ich nie gewusst. Das Auto, das Red dagelassen hatte, war ein Dodge. Blau, mit weißem Dach. Es war noch gar nicht so alt. Ich mag es, wenn der Mann fährt. Aber er hatte in den paar Jahren ganz schön was damit zurückgelegt. Echt? Setz dich hinter das Lenkrad, dann wirst du schon sehen. Ich drücke auf D. Richtig? Richtig. Glenda goss sich Tee ein, klopfte Zigaretten für uns aus der Schachtel, zündete sie an und reichte mir meine. Schneller würde mir nichts ausmachen, Sweet Mister. Glenda rutschte heran, bis sie dort saß, wo die Freundin sitzt, wenn ihr Freund am Lenkrad ist. Sie drückte sich an mich. Dann legte sie mir einen Arm um die Schultern und gab mir einen Kuss. Eigentlich auf die Wange, aber sie berührte meinen Mund. Ups, immer mit der Ruhe. Was mache ich jetzt? Nicht anhalten, noch nicht. Nicht bevor wir in unserer Einfahrt sind. Nach Hause ging es die Straße entlang. Es dauerte nur eine Minute und dann war alles okay. Bis auf den Augenblick, als mir ein Auto entgegenkam und die großen Scheinwerfer mich blendeten. Kein Wort. Mom. Mom, im Haus brennt Licht. Oh, shit. Drück P. Was zum Henker war das in der Kurve? Ich habe meine Zigarette fallen lassen und für ein, zwei Sekunden die Konzentration verloren. Aha. Aber da der Junge gefahren ist, bringt das als Ausrede nichts. Was meinen Sie damit, der Junge ist gefahren? Miss Akins, Sie können einem Hund alle möglichen Flügel umhängen. Aber davon wird er nicht fliegen. Ich habe den Jungen fahren sehen, das steht nun mal fest. Na und? Haben Sie getrunken? Eigentlich nicht. Bist du das, Heron? Hallo, Red. Warst du auch brav? Ja. Was gibt's denn für ein Problem mit meiner Frau? Sie kann gehen. Ich will sowas nur nicht wieder sehen. Hört sich das fair an, Ma'am? Sie tragen aber einen mächtigen Schnurrbart. Danke, Ma'am. Er fängt die Krümel auch prima auf. Hm. Wann ist denn deine Bewährung um? Im Herbst. Arbeitest du? Mal hier, mal da. So, der ist weg. Gut. Er schien nett zu sein. Ach ja? Du hättest meiner dafür gesorgt, dass der nette Bulle tot ist. Red schlug sie direkt über das linke Auge. Weißt du das? Sie wirbelte herum und klappte zusammen. Ich lass mich nicht wieder einlochen. Er packte sie an den Haaren. Also hätte ich Heron wegputzen müssen. Und versetzte ihr noch ein paar Ohrfeigen. Kapiert? Lass sie in Ruhe, ich bin gefahren. Red war immer noch ziemlich athletisch. Seine Bewegungen waren so schnell wie eine Fliege. Er traf mich in der Magengrube, versetzte mir einen Schlag und schaffte es noch, mir einen Hieb an den Hinterkopf zu verpassen, bevor ich am Boden lag. Du hast ihn geschlagen. Ich verfluche dich. Ihr lenkt die Bullen auf mich. Seid ihr wahnsinnig geworden? Die Küche war voll. Diesmal war es Limonade in Holzkästen. Stapelweise. Von Wand zu Wand. Vielleicht 200 Kisten, schätze ich. Dazu noch ein paar andere Sachen. Das Zeug ist bis morgen Abend aus deiner Küche raus, Glenda. Es gibt da einen Typen, der uns alles abnimmt. Kein Wort mehr. Vielleicht verrät sie es aus Versehen dem netten Bullen. Glendas Auge schwoll zu. Selbst in dem schlechten Licht konnte ich sehen, wie sie direkt auf der Augenbraue ein blutiges Ei bekam. An jenem Abend überkam mich etwas Komisches. Ich sah weg, versuchte nicht zu weinen, versuchte mich nicht auf ihn zu stürzen. Doch die Vernunft versagte. Okay, Baby. Du denkst daran, mir jetzt eine zu verpassen, ja? Fettsack! Na? Bist du schon so weit? Was? Du willst Daddy schlagen? Was? Na komm schon! Willst du nicht? Wirklich nicht so, dass wir nicht mehr brauchen können. Hab ich dich gefragt? Hab ich dich gefragt? Mann, lass uns abhauen und die Sau rauslassen. Okay. Gekauft, Mann. Karls schlimmes Bein sah aus wie ein Würstchen, das hinten im Kühlschrank gelandet und dort vergessen worden war. Unten an der Wade fehlte ein Stück. Oberhalb und unterhalb des Kraters sah es aus wie verdorrt. Das wird sicher noch gut verheilen. Das glaubst aber auch nur du. Er trug eine grüne Marine Corps Hose, von der er ein Hosenbein abgeschnitten hatte, damit Luft an das verstümmelte Bein kam. Seine Haut war ganz gelb von irgendeiner Bazille, die ihm ins Blut geraten war. Vor allem im Gesicht. Wie war's denn so? Das wirst du schon rausfinden. Wann? Wenn sie dich losschicken. Die Hundemarke mit seinem Namen, für den Fall, dass er getötet wurde, baumelte vor seiner Brust. Magst du immer noch Frösche mit dem Speer jagen und all das? Wenn es einen Teich gibt, wo ich hinkomme, schon. Ich kenne jede Menge, Karl. Ehrlich? Das sind aber mal schlechte Nachrichten für Frösche, oder? Das Essen kam in einem schwarzen Topf aus dem Haus. Es war Karls Lieblingsessen, das er so vermisst hatte. Weiße Bohnen und Speck auf Maisbrot. Mit einem Spritzer scharfer Soße. Das tut mir in der Seele gut zu sehen, wie dir die Bohnen schmecken, mein Sohn. Ja, komisch, was man glaubt zu vermissen. Ich glaube nicht, dass ich Bohnen vermissen werde. Du weißt nicht, was du vermissen wirst, Chuck. Irgendein Blödsinn, den dein Kopf für wichtig hält und vermisst. Ein Foto von deinem Hund. Deinen alten Baseballhandschuh. Du kannst es nicht wissen. Erst wenn es soweit ist. Wir haben uns Sorgen gemacht, Mann. Gut zu wissen. Wir haben uns wirklich Sorgen gemacht. Sich Sorgen machen ist nicht schlimm. Red stieg aus und verpasste sich ein paar Ohrfeigen, um wach zu werden. Er stellte sich hinter Karl. Seine Anwesenheit veränderte alles. So wie ein brennendes Streichholz in einem Heuschober plötzlich alles verändert. Dann kauerte er sich hin, umarmte Karl und drückte ihn länger, als ich jemals gedacht hätte, dass er jemanden drücken konnte. Auf was bist du? Pillen. Was für welche? 3 verschiedene. Hochdosiert? Nicht genug. Verstehe. Du musst hier raus, du musst mal richtig auf den Putz hauen. Meinst du, kannst dich ein bisschen rumtreiben? Denk schon. Also, wir können zum Möhr rüber oder zum Echo Club. Stopp, Mann, stopp. In beiden Schuppen wird getanzt. Ist das für dich okay, Karl, zuzuschauen, wie die anderen und so? Ich hab noch nie getanzt. Als ich erwischt wurde, regnete es. Welches Haus? Das mit der Holzkutsche davor und den Blumen. Siehst du die Kutsche? Mhm. Also, wir warten an der Ecke. Beeil dich. Regnet's nicht zu sehr? Nein, tut es nicht. Ich meine... Es ist nur Wasser, Fettsack, und wir haben nicht ewig Zeit. Kapiert? Und schau diesmal genauer hin, Schuck. Der letzte Alter hat dich irgendwie um ein paar richtig gute Sachen beschissen. Nur weil die krank sind, heißt es noch lange nicht, dass sie nicht gerissen sind. Raus! Im Haus ging ich auf Zehenspitzen. Ein kurzer Flur brachte mich an einer kleinen Küche vorbei. Das einzige Licht kam aus einem Zimmer vor mir. Grit. Richtig? Plötzlich war der Teppich zu Ende. Das fiel mir aber zu spät auf. Du bist also der Zeitungsjunge. Ja. Erzähl mir alles über Grit. Haben Sie noch nie eine gesehen, Mister? Ich will hören, wie du sie verkaufst. Beschreib mir zum Beispiel die journalistischen Vorzüge deiner Zeitung. Auf einem Tisch standen ein paar Fläschchen und Dosen mit Pillen oder Pulver. Das Zimmer wirkte eng. Zu eng, um sich an dem Mann vorbeizuschieben, den Stoff zu greifen und abzuhauen. Du verkaufst mir gar nichts. Mister, Sie kennen doch Grit. Pharmazeug, Pharmawitze, so Sachen eben. Er hielt seine Zigarette hoch bis an die Brille. Es sah aus, als ob ihm der Qualm aus dem Ohr käme. Ich muss dann wieder. Ich glaube, ich gehe mal. Bei dem Regen? Auf dem Herd steht Suppe. Bringst du mir eine Schüssel? Können Sie sich die nicht selber holen? Krebs, Junge. Welcher? Knochenkrebs. Welcher Knochen? Der Krebs nimmt sich alle vor. Oh. Mit Crackern. Die Cracker sind im Schrank, über dem Toaster. Und wo finde ich die Schüssel? Im Schrank, links von der Spüle. Die gelben mag ich am liebsten. Nimm dir auch eine. Vielleicht. Aber geh erst mal an die Tür. Ich habe gerade einen Wagen halten hören. Bei dem Regen? Geh besser an die Tür. Ist ohnehin für dich. Für mich? Die Polizei, Junge. Was? Du entsprichst genau der Beschreibung. Liest du keine Zeitung? Ich habe sie sofort angerufen, als ich dich sah. Ich dachte, ich würde dich vielleicht erschießen müssen. Aber das wollte ich nicht. Ich glaube nicht, dass man auf dich schießen muss. Aber du steckst ganz schön in der Tinte. Red Aikens Sohn. Stimmt's? Sie stellten mir Fragen, von denen sie wussten, dass ich sie nicht beantworten konnte. Wo ist denn der Penner? Zwei Bullen waren bei mir. Einer auf jeder Seite. Du hast doch bisher noch nie für Ärger gesorgt. Allein. Richtig? So saßen wir im großen Büro auf dem Revier. Und? Wo ist Red? Golf spielen, nehme ich an. Verkauft Red das Zeug auch an andere Arschlöcher? Oder braucht er alles für sich? Holen Sie meine Ma. Wie viele von den Pillen wirft ein Kerl wie du auf einmal ein? Holen Sie meine Ma. Wo hängen Red und Basil in letzter Zeit dann so ab? Holen Sie meine Ma. Du hast doch nichts gesagt, oder? Nein. Du weißt, dass du nichts sagen darfst. Ich hab denen nichts gesagt. Du musst deinen Mann stehen, Sweet Mister. Ich hab nichts gesagt. Gut. Zigarette? Denke schon. Ich geh mal und rede mit denen. Dann haben wir es hinter uns. Sie ließ den Regenschirm auf der Bank neben mir liegen. Ich rauchte alleine weiter. Ich dachte, vornübergebeugt da zu sitzen und zu rauchen, würde mich so aussehen lassen, als machte ich mir ernsthaft Gedanken über meine Lage. Ich versuchte ein paar Mal, sinnvolle Gedanken herbeizuqualmen, aber es fiel mir nichts ein. Hätte ich mir ja denken können. Wenn immer er dich zu irgendwas mitgenommen hat, konnte das ja nur sowas sein. Warum hast du mir nichts gesagt? Ich hab dir doch gesagt, Männersache. Das trifft es wohl kaum, Schuck. Du wusstest doch, was das heißt. Das wusste ich ganz bestimmt nicht. Ein Pickup spritzte an uns vorbei. Ein tropfnasser alter Jagdhund hockte auf der Ladefläche. Der Hund und ich blickten uns in die Augen. Und er sah so aus, als würde er denken, dass er und ich zu irgendeiner anderen Zeit vielleicht Freunde sein und gemeinsam Eichhörnchen jagen könnten. Selbst als der Pickup schon ein ganzes Stück weitergefahren war, sah er noch zu mir zurück. Du darfst Red nicht mal auf die Idee bringen. Du könntest ihn verpfeifen. Niemals. Ich verpfeife niemanden. Bitte, hör mir zu. Es darf ihm nicht mal der leiseste Gedanke kommen, du könntest auch nur daran denken, ihn zu verpfeifen. Ich hab nichts gesagt. Schuck, diese Ex-Knackis haben eine wirklich schlechte Meinung über jeden, der redet. Verräter nehmen die sich richtig vor. Bin aber kein Verräter, Glenda. Ich weiß. Wir dürfen nur nicht zulassen, dass Red sich jemals fragt, ob du nicht doch einer bist. Gott, ich hasse ihn. Himmel, Leute, kommt aus dem Regen, ihr holt euch ja noch den Tod. Tut mir sehr leid, wirklich. Was denn? Dass wir Ihren Wagen so nass machen. Machen Sie sich keine Sorgen um die Sitze. Menschen sind wichtiger. Er war größer als in meiner Erinnerung. Seine schweren Hände auf dem Lenkrad hatten dicke Knöchel. Die Handgelenke waren kräftig. Die Schultern breit. Und wie heißen Sie nochmal? Sein Haar war grau und schütter. Jimmy Vince Pierce. Sein Gesicht sah aus wie viele andere auch. Aber mit tiefen Lachfalten. Und ganz, ganz dunklen Augen. Und du bist Shuggy? Und er zog sich richtig ordentlich an. Und die Lady hier ist Glenda. Wie ein Mann, der immer Arbeit gehabt hatte. Ein hübscher Name. Finden Sie. Ich bin mir da nicht so sicher. Hört sich glatt nach einem Song an. Wo kommen Sie denn her? Zur Zeit oder überhaupt? Egal. Ursprünglich komme ich aus Phoenix City. Nicht Phoenix, Arizona, Phoenix City, Alabama. Jetzt bin ich hier und arbeite im Echo Club als Koch. Koch? Hört sich komisch an für einen Mann. Daran ist nichts Komisches. Waren Sie das schon immer? Seit 20 Jahren. Oh, noch länger. Viele Köche sind Männer. Ich habe in Kentucky angefangen. Covington, Kentucky. Ich habe da im Lookout-Haus gearbeitet. Sleep out, Louis. Hey, Sie kennen Covington? Als junges Mädchen habe ich im Beverly Club gekellnert. Heiliger Strohsack, im Casino. Gutes Geld damals, da wette ich drauf. Und ob, das wäre sogar heute noch gutes Geld. Beverly Club. War das nicht Baron Ambers Laden? Genau. Der Baron war ein großer Mann. Sie müssen hier abbiegen. Mit dem wollte man sich nicht anlegen. Absolut. Er hatte dann Ärger. In welchem Jahr war das? 55. Ah ja, da war ich schon woanders. Da war die ganze Stadt schon woanders. Wo lang jetzt? Sie können hier irgendwo halten. Wir wohnen in dem Haus auf dem Friedhof. Sie bleiben nur in der Zufahrt stecken, wenn Sie weiter vorfahren. Vielen Dank, Jimmy Wynn. Kein Problem, Ma'am. Wenn ihr mal ein kostenloses Steak essen möchtet, dann kommt in den Eco Club. Hier, ruft mich unter dieser Nummer an. Jederzeit. Ein netter Mann, findest du nicht? Hast du die Uhr gesehen? Ziemlich nett. Aber dieser Mann sollte sich nie wieder hier blicken lassen. Eine Minute lang tat sie so, als sei ich gar nicht da. Sie starrte zum Haus hinüber. Ich hasse ihn. Die Sonne tauchte wieder auf. Das Gras wuchs schnell. Ich hatte Arbeit. Aus dem Weg! Nein! Glenda, ich schaff das auch allein. Ich möchte helfen. Aber ich habe meine Reihenfolge, wie ich das erledige. Ich kann etwas Bewegung gut brauchen. Dieser kleine Ansatz am Bauch muss weg. Da ist kein Ansatz. Nicht mehr, seit ich dir helfe. Ich möchte wieder gut aussehen. Brad blieb eine ziemliche Weile fort. Bis zu dem Nachmittag, an dem er in einem gelben Pickup zum Haus gefahren kam. Ich glaube, ich gehe mit dem Jungen angeln. Er interessiert sich nicht fürs Angeln. Ich bin gekommen, um mit dem Jungen angeln zu gehen. Er angelt nicht. Er isst noch nicht mal Fisch. Er soll ihn ja auch nicht essen. Red, bitte. Was ist denn los, verdammt? Bin ich sein Vater oder nicht? Soll ein Vater seinem Sohn nicht das Angeln und solche Sachen beibringen? Es ist besser, wenn ich einfach mitgehe. Das Angelzeug war nicht zu gebrauchen. Wann ist denn dein Termin beim Jugendgericht? Weiß nicht. Aber nicht mehr lange hin. Keine der Angelspulen funktionierte. Red hielt Haken und Schwimmer in der Hand, trat ans Wasser, warf beides hinaus auf den Fluss. Die haben mich einkassiert und 8 Stunden da behalten. Die würden mir den Scheiß liebend gern anhängen. Zu gern. Wir sahen zu, wie der Schwimmer nutzlos im flachen Wasser trieb. Also Schuck, du würdest doch nie, na, du weißt schon, deinen alten Dad verpfeifen? Du würdest doch den alten Red nicht verpfeifen, oder? Hab ich nicht. Niemals, meine ich. Als ob ich das nicht wüsste. Das solltest du auch. Der Schwimmer blieb, wo er war. Er pochte langsam und sacht gegen die Steine im flachen Wasser. Er rührte sich nicht von der Stelle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Glenda. Happy birthday to you. Hab was für dich. Eine Bluse? Na, ist das ein Fang? Ist das Seide? Ja, darauf kannst du wetten. Mein Gott, fühlt sich das gut an. Ich war schon immer verrückt nach Seide. Na los, zieh an. Gehört dir, kapiert? Ich schätze, ich mach das. Sie freut sich. Gut, dass du daran gedacht hast. Keine Ahnung, warum. Ja, trotzdem nett. Sag mal, was hat die Hexe in letzter Zeit so gemacht? Nur, was sie auch machen soll. So, das wäre? Haushalt, Friedhofssachen. Weißt du, wir kommen nicht so gut miteinander aus, sie und ich. Aber ich liebe diese Hexe einfach. Mann, oh Mann. Gefällt es dir? Du siehst heiß aus. Fass mich nicht so an vor allen anderen. Dann sollten die besser verschwinden, und zwar sofort. Ich habe nämlich vor, dieses Päckchen auszupacken. Was meinst du, Schuck? Gehen wir zum Schuppen und reden eine Runde über Baseball? Scheiße, ich kann hier nicht rumstehen und zuhören, wie Red da drin rummacht. Da musst du allein durch. Erinnerst du dich noch an Bud Smokestack? Was ist damit? Heute ist ein besonderer Tag. Lass uns da essen. Wir schaukeln zum See runter und putzen den Haufen Spare Ribs weg. Das ist eine ganz schöne Strecke. Ja und? Also, was sagst du dem Jugendrichter? Hab eine Dummheit gemacht, euer Ehren. Tut mir leid. Und wer hat mitgemacht? Niemand. Bin solo, euer Ehren. Red, wir sind furchtbar hungrig. Ach, du kriegst schon noch was. Ich erinnere mich gar nicht. Ist das die Straße zum See? Ich muss erst noch einen Kumpel besuchen. Oh nein, nein. Du sollst erst jammern, wenn's weh tut. Wo sind wir hier gelandet? Bei einem Freund. Welchem Freund? Kennst du nicht, musst du auch nicht kennen. Ich konnte Leute im Haus sehen, die unter einer Qualmwolke Karten in den Händen hielten. Ich konnte Hände sehen, die Würfel schüttelten. Bin sofort wieder da. Musik könnt ihr keine hören, die Batterie schafft das nicht mehr. Tut mir leid, ich bin dumm. Nein, bist du nicht? Ich bin so dumm. Ich sollte seine Tricks wirklich langsam kennen. Tust du doch. Er kam pleite zurück und wollte ihre Bluse. Mach hin, Glenda, schieb deinen Arsch raus. Red? Ich brauche einen Zehner, kapiert? Gib sie her. Das wirst du mir nicht antun. Falsch. Er packte sie am Hals. Ich hab dich nicht gefragt. Drückte ihren Kopf nach hinten und schnürte ihr die Luft ab. Hat sich das vielleicht wie eine verdammte Frage angehört? Er riss ihre Bluse auf, beugte sich vor zu ihrem BH und zog eine Seite herunter. Tittenkuss bringt Glück. Ich bin froh, dass Sie angerufen haben. Froh? Naja, wissen Sie, ich... Er hatte daran gedacht, Sandwiches mitzubringen. Steak-Sandwiches. Mit weichen, braun gebratenen, süßen Zwiebeln obendrauf. Die Soße konnte ich nicht sehen. Aber sie schmeckte großartig. Seit Tagen muss ich nun schon an ihr Lächeln denken. Er hatte sich herausgeputzt, um uns zu holen. Sich rasiert und sein Gesicht mit diesem Seemannsduft bespritzt. Erzählt mir nur, was ihr mir auch wirklich sagen wollt. Er sah mich an, wie ich da ohne Hemd saß. Dann sie, die nur mein Hemd trug. Falsch herum. Können wir das einfach überspringen? Das ist manchmal die beste Lösung. Ist das Bourbon, was ich da rieche? Ja. Die Flasche liegt auf dem Boden. Darf ich? Bourbon ist zum Trinken da, Ma'am. Der Thunderbird wollte ruhig dahin. Das Essen machte mich müde. Ich war verheiratet, als ich hierher zog. Aber ich schnappte noch ein paar Sachen auf. Er hatte seine Zeit abzusitzen und ich hatte eine Tante in Covington. Er hat es immer gewusst, aber wir sind verheiratet geblieben. Er weiß es, aber sagt nichts. Er frisst es also nur in sich hinein. Ich habe immer das Gefühl, tief in seiner Schuld zu stehen. Eine längst abgetragene Schuld, würde ich sagen. Mehrfach abbezahlt. Glenda, mir ist kalt. Geh mir ins Haus. Geh du schon, Sweetie. Du auch. Wir unterhalten uns noch, geh schon. Wenn er dich anfasst. Dieser Mann war überaus nett zu uns. Geh. Ich konnte nicht ins Bett. Nicht solange sie da draußen war, da draußen mit dem Kerl. Also beugte ich mich über den wackeligen Küchentisch und legte meinen Kopf auf die Arme. Sweet Mister. Die Sonne stand schon hoch, als ich aufwachte. Shuggy. Glenda saß mir gegenüber. Vergiss lieber, was du glaubst gesehen zu haben und denk dran. Mein Hemd bedeckte sie kaum. Und sie hatte ihren BH in der Hand. Ich liebe dich. Irgendwann fingen sie an, sich direkt vor meinen Augen zu küssen. Jemand hatte sich in der Küche immer und immer wieder blutend im Kreis gedreht. Komische Flecken und Schlieren am Herd, an den Wänden, auf dem Boden, an der Decke. Bis in den Flur hatten Hände blutige Zeichen an die Wände geschrieben. Im Schlafzimmer suchte ich nach Leichen. Es musste doch Leichen geben. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals nach Leichen suchen würde. Das Tischbein war hinterm Kühlschrank gelandet. Ich trug es ins Bad, kratzte es über dem Klo mit einem Messer ab. Da klebte ein Stück Fleisch. Von einem Menschen abgerissen. In der Spüle entdeckte ich einen Stiefel. Er hatte weiße Adlerflügel. Unter dem Stuhl entdeckte ich die schwarze Pfanne. Komisches Zeug klebte daran. Ich beugte mich vor und sah genauer hin. Haare. Die Haare waren rot. Ich trug den Stiefel hinaus, ging zum Traktorschuppen und steckte den Stiefel in die hinterste dunkle Ecke. Schuck? Hab schon gegessen. Ach, wirklich? Was hast du denn zu essen gefunden? Ich drehte mich zu ihnen um. Er hatte eine blaue Beule an der Stirn. Unter dem linken Auge war ein fetter, schwarzer Klumpen angeschwollen, der ihm das Auge zudrückte. Seine Nasenlöcher waren blutverkrustet. Fleischwurst. Mehr nicht? Na, dann wette ich, hättest du gerne einen Snack, nicht wahr? Könnte ich vertragen. Eine Weile schwankten die normalen Tage. Manchmal dachte ich, das Haus würde zittern. Jimmy Wynn hielt sich fern und ließ Glenda mit ihren Gedanken allein. Sie war ständig betrunken. Hast du den Thunderbird gesehen? Nein. Hör auf zu fragen. Ich hatte auf dem Friedhof immer was zu tun. Von Unkraut befallene Grabstellen, vor denen ich noch nie gekniet hatte, zupfte ich jetzt fast kahl. Hör auf zu fragen. Ich überlegte, ob Red in der Erde lag und die Würmer schon an seinen weichen Teilen fraßen. Oder arbeiteten sie sich noch durch die Erde zu ihm vor? Oder hatten sie ihn einfach über eine steile Klippe gezogen und ihn ins Gestrüpp hinabrollen lassen? Nein, verdammt! Hör auf zu fragen! Der erste, der Red vermisste, war Basil. Er hatte wegen einer kleinen Angelegenheit, über die er nicht reden wollte, fast eine Woche im städtischen Knast verbracht. Einen Tag, nachdem sie ihn freigelassen hatten, tauchte er bei unserem Haus auf. Du siehst ganz erfrischt aus. Ich habe drin eine neue Seite aufgeschlagen. Ich habe mich entschieden, Hampelmänner und so einen Scheiß zu machen. Im Kreislaufen, Liegestütze. Ich muss mal einen klaren Kopf kriegen. Du hast mit dem Stoff aufgehört? Bis ich meinen Partner gefunden habe, ja. Ich kann ja nicht Red suchen, wenn ich ständig so zugeknallt bin, dass mein Verstand nur im ersten Gang läuft. Ich schätze, er ist irgendwo auf Beutezug. Naja, Red mag sicher mal für ein paar Wochen auf die Jagd gehen, ohne ihr was zu sagen. Aber nicht ohne mir was zu sagen. Ich glaube, man sieht langsam deine Muskeln. Wirklich? Da oben an den Armen. Du hast schöne, kräftige Schultern. Wenn du vor dem Richter stehst, kannst du es auf Red schieben. Du kannst alles Red in die Schuhe schieben. Wird dann nicht die Polizei herumschnüffeln und nach ihm suchen? Die Leute ausfragen? Oh Gott, ich bin so dumm. In jeder Hinsicht. Ich werd schon wieder Schuck, glaub mir. Ich bin kurz davor, wieder die Alte zu werden. Wann? Der Tag kommt schon noch. So ging das eine ganze Weile. So lange, bis wir beide sahen, wie der Thunderbird auf die lange, gewundene Auffahrt zum Friedhof einbog. Ich war gerade dabei, über dich hinwegzukommen. Das hatte ich befürchtet. Ich hab doch gesagt, alles wird gut. Seine Rückkehr und eine Nacht Schlaf brachten bei ihr alles ins Lot. Dann sah sie sich um und erkannte, dass im Haus lange nichts getan worden war. Als erstes Kaffee, Sweet Mister. Dann kümmern wir uns um diesen Dreck. Rings um die Spüle standen die Teller in riesigen Stapeln. Erbsen, Makaroni und Brotrinde hatten sich im Abfluss gesammelt. Und das Wasser gestaut, bis es voll schwimmender Essensreste an den Rand der Spüle gestiegen war. Wenn ich abwasche, heißt es, du trocknest ab. Schon kapiert. Ich weiß nicht. Ich könnte nicht mehr sagen, wie es genau war. Aber irgendwie fiel das Geschirrhandtuch zu Boden. Und meine Hände landeten auf ihrem süßen, tänzelnden Hintern in diesen kurzen Shorts. Nein! Sie rührte sich nicht. Nein! Meine Hände rutschten höher, krochen in ihren Schlüpfer. Nein, Schurk, nein! Meine Hände lösten sich, stiegen nach oben und drangen grob unter ihre Bluse. Was um Himmels Willen tust du da? Ich wollte dich mal fühlen. Das geht nicht. Du kannst mich nicht einfach anfassen, Schurk. Aber alle anderen machen es doch auch. Du bist nicht alle anderen. Nimm ein kaltes Bad. Nimm ein langes, kaltes Bad und dann gehst du raus. Rasenmähen oder so. Stell ab! Woher zum Teufel hast du das Hemd? Aus dem Haus. Das ist Reds Hemd, Fettsack. Verdammt! Verdammt, seit wann lässt Red dich seine Sachen tragen? Tut er nicht. Ich weiß, dass er das nicht tut. Er würde dir den Arsch aufreißen, bis dir die Butter zu den Ohren rauskommt. Du sagst es ihm doch nicht. Bitte sag Red nichts. Er sah mich an, so als ob ich ein Test wäre, den er bestehen muss, ohne zu wissen, wie die Frage lautet. Ich habe das Hemd gesehen und dich eine Sekunde lang für Red gehalten. Mein Hemd hat Benzin abgekriegt. Genau. Hier stinkt was zum Himmel. Hast du eine Ahnung, wo er ist? Woher denn? Meistens sagt er nicht mal Bu zu mir. Hier stimmt was nicht. Seit wann hast du den Mumm, seine Sachen anzuziehen? Seit du weißt, dass er dich nicht erwischen wird. Das tut er auch nicht, wenn du nichts sagst. Zieh Leine, Basil. Das beweist auch, dass sie was faul ist. Du würdest nicht wagen, mir das zu sagen, wenn du nicht wüsstest, dass Red nicht auftaucht und dir einen Sprung in die Platte macht. Nicht in einer Million Jahren würdest du das. Wo wolltest du schon immer mal hin? Norwegen. Was Näheres? Norwegen ist was für Wikinger, finde ich. Nicht so weit weg. Okay. Chicago, Illinois. Versuch's mal mit New Orleans. Was ist denn da? Das ist Tinos Kumpel. Da soll ich ab Montag kochen. Warum sollen wir da hin? Wir müssen hier weg. Wir können nicht hier bleiben. Und du weißt das auch. Was zum Teufel soll ich in New Orleans, verdammt? Mir gefällt dieser Ton gegenüber deiner Mutter nicht. Was haben wir da? Ein Haus, ein Boot oder was? Ein Haus. Wir werden ein Haus haben. Kriege ich mein eigenes Zimmer? So lautet der Plan. Und wie steht's mit deinem Hund? Glenda nannte mich nicht mehr Sweet Mister. Sie umarmte mich auch nicht mehr, wenn sie gerade irgendeinen Augenblick schön fand. Sie nannte mich nur noch Schuck. Zweimal versuchte sie es auch mit Morris. Aber irgendetwas am Klang meines Vornamens brachte sie sofort wieder zurück zu Schurk. Heute kam der Anruf von Tinos. Ihre Worte befreiten all die Schreie in mir. Jimmy Wynn hat die falsche Antwort gekriegt. Schon okay. Nein, nicht okay. Wir müssen hier weg. Er hat gerade woanders angerufen und die richtige Antwort bekommen. Also wohin? Auf ein Schiff. Morgens soll er Frühstück machen, nachts als Barkeeper arbeiten. Auf einem Ozeandampfer. Hört sich gut an. Glaub ich auch. Aber du kannst nicht mit. Was? So sind die Bestimmungen. Das kannst du nicht machen. Ich hätte beinahe auch nicht mitfahren können. Aber Jimmy Wynn hat behauptet, wir seien verheiratet, ich kann in der Kombüse arbeiten. Du wirst zu Granny ziehen müssen. Du gehst? Du lässt mich allein? Nein. Hör mal. Du kannst bei Granny wohnen. Ist es wegen der Sache in der Küche? Wegen neulich beim Abwasch? Ich muss jetzt packen. Es ist wegen der Sache in der Küche. Jetzt ist aber genug. Kein Wort mehr. Aber alle anderen machen es doch auch. Das ist nicht der Grund. Du kannst einfach nicht mit. Die Flasche, in der ich mein Leben lang all die Schreie verkorkt hatte, zerbarst. Die Schreie machten sich dort Luft, wo niemand sie hören konnte. Ich ging allein und spürte, wie die Schreie sich frei machten. Die Kühe lagen da und lauschten meinen Schreien, als wüssten sie genau Bescheid. Sie sahen zu mir herüber, rührten sich aber nicht. Ich schrie, bis meine Kehle wund war und die Sonne unterging. Dann ging ich heim. Ich kletterte in die hinterste Ecke des Schuppens und nahm den Stiefel. Es gab keine Flasche mehr für meine Schreie. Was ist? Ich hob den Stiefel. Die Adlerschwingen waren gut zu erkennen. In einem Jahr sind wir zurück. Vielleicht früher. Sie packte 6 Kartons mit Sachen, die sie unbedingt dabei haben musste. So schlimm ist es bei Granny nicht. Und in ein paar Jahren gehst du zu den Marines. Ich ließ sie packen. Ist ja noch Zeit. Zum ersten Mal fiel ihr auf, dass Jimmy Wynn zu spät kam. Er ist wahrscheinlich auf ein Abschiedsdrink im Echo geblieben. Die Sonne wendete sich ab, als würde sie Glenda auslachen. Der Wagen muss eine Panne haben. Bei Sonnenuntergang ging es mit ihren Hoffnungen bergab. Unentwegt sah sie auf die Auffahrt. Doch niemand kam. Ich mixte einen Tee. Es wurde immer dunkler. Doch sie sah weiter auf die Auffahrt hinaus. Ich weiß überhaupt nicht, was zum Teufel los ist. Vielleicht will ich es auch nicht wissen. Du weißt, was du wissen musst. Er kommt nicht. Bitte sag es nicht so. Er hat dich fallen lassen. Sie saß am Tisch, legte den Kopf auf die Arme und weinte, bis sich neben ihren Händen eine Pfütze bildete. Ich schob ihr rabenschwarzes Haar nach hinten. Du bist nicht allein. So ging das die ganze Nacht weiter. Du wirst mich nicht fallen lassen, oder, Sweet? Nein. Du bist anders, oder? Bist du anders als die anderen? Du hast mich erzogen. Aber woher kriegen wir Geld? Ich besorg uns welches. Wie denn? Mach dir keine Gedanken. Wir tanzten ohne Musik bis zum Sonnenaufgang. Sie ließ ihren Kopf auf meine Schulter sinken. Sie roch gut. Ihre Lippen strichen über meinen Hals. Ich mag es, wie du in dem langen grünen Teil aussiehst. Ach, Sweetie, das habe ich eingepackt. Ich sagte, ich mag es. Ich drückte die Fliegentür auf und setzte mich in die Sonne. Kurz darauf kam Glenda, flüsterte mir etwas zu. Ich drehte mich um, wollte sehen, was sie trug. Sie hatte mich verstanden. Ich blickte zur Sonne und Glenda stellte sich hinter mich. Ich spürte ihre Knie im Rücken. Ich spürte ihre Finger in meinen Haaren. Ich starrte in die Sonne, bis ich nichts mehr sah. Der Tod von Sweet Mister. Hörspiel nach dem Roman von Daniel Woodrell. Hörspielbearbeitung Norbert Schäffer. Übersetzung aus dem Amerikanischen von Peter Thorberg. Komposition Tarwater. Es sprachen Schuck Jonas Minte, Glenda Katrin Angerer, Red Felix Göser und als Morris Jens Wawrczyk, sowie Hans-Peter Hallwachs, Marc Hosemann, Matti Krause, Mirko Kreibig, Götz Schubert, Brita Subklee. Technische Realisation Tobias Falke, Christian Alpen und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Felix Lehmann. Regie Roman Neumann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2016. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.